der technische Probleme. Deshalb mache ich die Moderation. Bauer Jupp macht die Aufnahme und Skara die Protokoll. Die Seeleaufnahme läuft schon, denn einen herzlichen schönen guten Abend. Es ist 20 Uhr. Wir beginnen mit der wöchentlichen Folge-Sitzung. Wie gesagt, nochmal die Aufnahme, auch nochmal Skara Protokoll. Klaus hier, meine Wenigkeit, Moderation und die Aufzeichnung macht Bauer Jupp. Eventuell, wenn noch jemand im Zuhörerraum ist, der vielleicht eine zweite Aufnahme, falls Bauer Jupp seine irgendwie crasht, noch machen könnte, wäre das sehr lieb. Damit haben wir pünktlich um 20 Uhr angefangen. Eine kleine Anmerkung, Besonderheit, wir haben mittlerweile hier im Raum ein Saalmikrofon eingerichtet. Es wäre lieb, wenn also Leute, die Nachfrage haben, dorthin hüpfen würden. Dann ist es nämlich einfacher auch für mich als Moderation zu sehen, dass hier Wortmeldungen sind. Dann können wir auch zügiger durchgehen. Okay, das war's soweit. Dann fangen wir an mit Top 0 Organisatorisches. Hier haben wir groß nichts und können dann, also nichts Neues, und können weitergehen zu Top 1 laufende Projekte. Da haben wir an erster Stelle bundesweite Themenwoche. Ja, will ich gerne kurz was zu sagen. Also die Wiki-Seite ist ja angelegt. Nochmal der Hinweis, kann auch gerne ergänzt werden, wer interessantes Material zur Verfügung hat, ganz gerne einstellen. Es gibt bereits einen Flyer zu Open-Antrag aus dem Mai 2015 von Paki. Der müsste noch ein bisschen angepasst werden bezüglich der Kontaktdaten. Sonst können wir den, glaube ich, dann gerne verwenden, müssten wir aber nochmal klären. Und ich war gestern in der Fragestunde von Bufo und was im Bufo wird uns Christoph Zerbe unterstützen. Generell als Ansprechpartner für die Themenwochen und speziell auch bei Open Antrag. Soweit erstmal. Gut, danke. Gibt es noch Nachfrage? Ich sehe niemand am Saalmikrofon und niemand hier im Raum redet, dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. FSA, Freiheit statt Angst. Da hat jemand was eingetragen in München. Möchte da jemand was dazu sagen? Das scheint. Steht auch alles drin, was wissen muss. Ja, Astrid, teilweise, also was im Patch steht für die Aufnahme, dass falls jemand das nachhört, sollte man die wesentlichen Punkte dann zumindest vorlesen. Gut, dann sagen wir dazu doch einfach mal, dass zu der FSA-Demo am 10.10. in München, die dort von 13.30 Uhr bis 15 Uhr stattfinden wird, am Max-Josef-Platz in München, dass man da auch durchaus Spenden und Beiträge mit an die Organisation richten kann. Im Pad gibt es eine IBAN und eine BIC. Ansprechpartner dazu ist Arnold Schiller aus München. Wer also da seine Hilfe anbieten möchte, kann sich gerne an Arnold noch mit wenden. Ansonsten zur FSA sind jetzt noch zwei Termine mit drin, nämlich 26.09. Potsdam und auch Koblenz. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist am 10.10. auch in Berlin. Ja, jetzt tropfen die ganzen Termine rein, ne? 12.09. wo? In Erfurt. Ja, hätte ich noch was dazu zu sagen. Erfurt habe ich eingetragen, da bin ich aber Anmelder. In Erfurt wird es im Anschluss an die FSA wahrscheinlich auch noch eine After-Demo-Party geben mit Musik, ein anderer Standort. Unter anderem wird dort Bruno Gramm zusammen mit noch jemand Musik auflegen. Und die Demo am 10.10. in Berlin ist, soweit ich weiß, gegen TTIP. Das wollte ich gerade ergänzen, genau. Richtig, ich hatte nur die Terminüberschneidung noch im Kopf, dass da sowohl in München als auch in Berlin war. Entschuldigung. Gut, noch Frage zu FSA-Demos oder noch Anmerkungen? Das scheint der Fall zu sein, dann können wir eigentlich zu Freiheitssauber gehen. Pirat Slash sehe im Augenblick nicht, dann gehe ich mal weiter. Wahlkampf, Landtagswahl und Kommunales in 2016. Gibt es da irgendjemand? Also, andernfalls. Jemand da? Ja. Ja, es gibt eigentlich nichts Neues gegenüber der letzten Sitzung. Wir hatten wieder ein gemeinsames Treffen mit Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und ja, Sachsen-Anhalt war diesmal keiner da. Dafür war Hessen da, der MIP war mit da und da sind leider Koordinationsprobleme. Das heißt, wir haben am gleichen Tag ein Arbeitstreffen sowohl in Stuttgart als auch in Mainz, wo es geht um Kampagnen, die wir für den Wahlkampf vielleicht fahren sollen, die wir suchen. Diese Kampagnen haben wir uns aber ein bisschen schon abgesprochen, werden jetzt halt ein bisschen unabhängig voneinander auf diesem Arbeitstreffen erarbeitet und dann wollen wir gucken, ob wir das wieder zusammenführen können. Zu den gemeinsamen, ansonsten in Rheinland-Pfalz läuft wie bisher. Es werden nach und nach immer mehr Direktkandidaten aufgestellt und wie gesagt, am 13. ist unsere Aufstellungsversammlung für die Listen und ab dann müssen wir halt auch die großen Unterschriften sammeln. Das werde ich hier aber nochmal bekannt. Gut, danke schön. Nachfrage da dazu. Nicht der Fall zu sein, bei diesem Anhalt steht auch nichts drin. Dann wären wir soweit mit dem Wahlkampf durch. Baden-Württemberg hat, soweit ich weiß, immer am Dienstag dann eine Überbauchstandssitzung. Das ist immer etwas unglücklich. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Stoppbau der S. 100.000 Unterschriften. Michael, möchtest du was dazu sagen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Astrid vielleicht, weil da steht ja das jetzt drin. Die Stoppbau der SDE-Seite ist auch verlinkt. Und da sind jetzt mittlerweile dann doch Inhalte veröffentlicht. Ja, mehr kann ich im Moment auch nicht dazu sagen. Gut, irgendjemand im Zuhörraum oder von der restlichen Folge, wisst ihr noch irgendwelche Aktionen in eurer Bereiche, die da dazu, oder machen wir das hinterher bei der Themenbeauftragten bzw. der Länderfolge? Ja. Nachher um 21 Uhr ist ja wieder die Stopp-VDS-Kampagnensitzung hier wahrscheinlich. Okay. Alex, bitte, ich lasse das Pad nachher noch offen bei uns hier. Wenn ihr nachher in der Kampagnensitzung und wenn ihr dann Termine habt, dass ihr die vielleicht unter dem, also ab der Zeile hier, darunter vielleicht auch noch eintragt, ne? Weil Leute, die dann die Aufzeichnung hören, vielleicht dann auch sich darüber interessieren, was da noch kommt. Ja, ich glaube, da geht es nur um weitere Inhalte befüllen oder quasi die Kampagnen, die wir da vorhaben mit Social Media, dann noch mit abzusprechen, da die Dinge jetzt gestern geklärt wurden. Ja. Wäre lieb. Als Termin, denke ich, können wir noch mal auf Infostandtag am 5. September hinweisen. Okay, das können wir dann eintragen. Dann wären wir mit Top 1 durch und kommen wir zu Top 2. Berichte der Polgefs. Hier muss man dazu sagen, Bundespolgef Christos ist entschuldigt. Dann bist eigentlich gleich du dran, Astrid. Ja, bei mir geht's auch wieder schnell. Ich war auf der UFO-Klausur letztes Wochenende. Christos und ich sind jetzt momentan in der Strukturplanung und machen ziemlich viel Orga-Fu. Das ist Tagesarbeit, das ist jetzt nicht so detailliert aufzuführen. Gut, Frage an die Bundespolgef. Ich sehe keinen an Zahlmikrofonhüpfer. Dann würden wir weitermachen mit Berichte und Analyse der anderen Parteien. Ich sehe hier bei der CDU wird hier was eingetragen, ansonsten ist noch recht leer. Darf jeder eintragen und sich hier melden. Also macht mal rege. So, ich weiß nicht, wer das eintragen hat. Bei der CDU möchte neue Online-Mitmachpartei werden, Pirate Björke. Das war ich. Das ging gestern und heute ein wenig durch die Presse, dass die CDU erstens mehr junge Leute, zweitens mehr Frauen ansprechen möchte und hat das in ihrer aktuellen Kampagne überschrieben, als sie möchten eine Online- und Mitmachpartei werden. Da habe ich mir doch gedacht, dass mich das an eine mir bekannte Partei erinnert. Deswegen habe ich Piratenwirken noch daneben geschrieben. Ja, schön, danke, Skaran. Noch irgendjemand Beobachtung, Neuigkeiten über die andere Partei? Ja, bei der CDU kann man sogar noch anfügen, dass sie Kreisparteitage jetzt mit der Basis machen möchten. Also keine Delegierten mehr, sondern auf der untersten Ebene soll jeder eingeladen werden und jeder mitstimmen. Was halt auch die Erinnerungen hochkommen lässt. Sie kopieren, Wir kopieren also mehr oder minder die Strukturen der Piratenpartei in Ansätzen. Das, was wir oder was bei den Piraten oft wieder abgelegt werden soll oder was einige sagen soll, abgelegt werden, probieren sie jetzt aufzubauen, weil sie mittlerweile ein Durchschnittsalter in ihren Parteimitgliedern von über 65 Jahren haben. Jo, das mit den untersten Gliederungen bei der CSU in Bayern, da ist mir heute sowas über den Glauben oder der Geschichte, die Hand in irgendeinem Bezirk oder Kreis oder was, die da Hand extreme Schwierigkeiten mit so einem Vorsitzenden, der extrem rechtes Gedankengut da teilweise auch, sogar auf der Homepage verbreitet. Oh, tot, kann ich da mal einen Link haben? Muss ich jetzt, weil ich habe den zweiten Bildschirm, ich bin jetzt im anderen Raum, da habe ich den zweiten Rechner nicht. Aber ich kann dir nachher noch reinposten, ich suche das nachher nochmal. Ja, wäre riesig, weil ganz nebenher bin ich ja auch aus Bayern, ne? Ja, ganz klar. Ne? Ich gucke, dass ich das noch finde. Dankeschön. Okay, sonst noch Anmerkungen zu anderen Parteien? Mal ein kleiner Aufruf in diesem Bereich, die man natürlich auch extrem auf die Zuhörer, beziehungsweise also nicht nur die Themenbeauftragte und Länderpolgaps angewiesen, sondern im Grunde genommen auf jeden, wenn euch irgendwas auffällt. An dieser Stelle dürft ihr hier gerne an Saalmikrofon oder hier hochkommen und auch das eintragen im Pad. Der Pad-Link steht im C vom Raumname, jeweils immer erreichbar. Das Pad ist absolut offen, weil das immer für jede Anregung und für jeden Kommentar dankbar, weil das hilft uns extrem weiter. Gut, das war der Werbeblock. Also, ich kann noch eine Kleinigkeit aus Niedersachsen mal wieder bringen, weil ich mir vorstellen kann, dass das gegebenenfalls auch in anderen Landesverbänden bzw. andere Landesregierungen machen. Bei uns will man jetzt eine Bundesratsinitiative losschlagen, um... Kannst du sehen, wer da drin ist, Mann? Ja. Um Vorschriften hinsichtlich Bauordnungsrecht auf Bundesebene und Vergaberecht auf Europaebene bei der Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften abzuändern, dass man freihändige oder beschränkte Vergaben auch machen kann bei wesentlich höheren Wertgrenzen, als das bisher der Fall war. Und das hat uns gleich mal dazu veranlasst, eine kleine Stellungnahme dazu abzugeben, dass sowas dann Korruption und Preisabsprache den Weg ebnet. Ich poste den Link zu der PM der Landesregierung da gleich mal rein. Welche Partei betrifft das jetzt? Es kommt letztendlich von SPD Innenminister. Okay, danke. Ich hatte jetzt bloß nicht im Kopf, welche Landesregierung ist in Niedersachsen. Dann habe ich vergessen, weil ich noch woanders gerade war, noch nebenbei anzumerken, die hessischen Grünen lehnen es ab, ein früher von ihnen befürwortetes Informationsfreiheitsgesetz für Hessen zu schaffen, woraufhin der Volker und wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben. Ist auch verlinkt. Super. Thomas, den Link noch, was du gesagt hast, magst du auch noch an der entsprechenden Stelle rein, oder? Ja, ich bin dabei. Okay, dankeschön. Dann Frage dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann würden wir weitergehen zu der Länderpolgaps und beginnen mit Baden-Württemberg. Da ist was eingetragen. Weiß ich, ist Baden-Württemberg anwesend? Philipp? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann lese ich es mal kurz vor. 15.8. Mahnwache gegen VDS in Stuttgart inklusive Unterschriftensammler. Dann Landtagswahlerstellungstreffen in der LGS am 16.8. und am 22.8. Wahlkampftreffen, Kampagnenerstellung in der LGS. Das ist, was oben schon berichtet worden ist, dieser überschneidende Termin in Bezug auf Kampagne. Gut, dann gehen wir weiter. Oder sind da Fragen dazu? Keine. Dann Bayern, Olaf? Ja, Olaf ist hier heute nicht da. Dann mache ich das mal und mache mal die zweite Vorsitzende in Bayern. Der tagesaktuelle Bericht von Olaf ist wie immer im Wiki. Aktuell bereiten wir vor vom 11. bis 13.09. den Landesparteitag in Ismaning. Achtung, der ist dreitägig. Da werden aktuell die Kandidaten gegrillt in der Borzen montags und mittwochs im Mumble 20 Uhr. Dann bereiten wir den Netzpolitik-Kongress vor. Das Motto lautet: Hart am Wind, sind wir auf Kurs im digitalen Zeitalter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da noch nach Referenten gesucht wird, aber Input's immer gut, wenn ihr euch dafür interessiert, auch für die Orga interessiert, rührt euch da ruhig mal. Ja, in München findet dann auch nochmal eine Pirate Security Conference statt am 16.8. Nee, fand statt. Ansonsten ist bei uns noch so einiges, was kommt. Die FSA-Demo steht hier auch nochmal mit drin, inklusive der entsprechenden Kontodaten etc. Alles Weitere findet sich dann ja im Pad und kann man dann auch nachlesen. Gut, Fragen an Bayern? Scheint nicht der Fall zu sein, denn kämen wir zu Berlin. Bruno, den sehe ich nicht. Meistens kommt er etwas später, schieben wir den mal zurück. Kommt er eh nur als Themenbeauftragter, dann Brandenburg. Da ist was eingetragen. Thomas? Da ist was eingetragen, allerdings ist das nichts Weltbewegendes. Wir werden eine neue Landesgeschäftsstelle einrichten. Dafür laufen jetzt die Vorbereitungen. Und ansonsten rührt sich im Lande verstärktes Interesse an Freifunk. Heute kam eine Meldung, dass Potsdam über 50 Freifunk-Hotspots hat, was ich eine ganze Menge finde. Denn ansonsten ist im Lande ziemliche Leere. Und ich persönlich werde versuchen, in Cottbus was aufzubauen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, keine besonderen Vorkommnisse. Gut, danke. Frage an Brandenburg? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bremen? Scheint auch keiner da zu sein, tut Dinge. Dann Hamburg, da ist was eingetragen. Okay, da scheint auch keiner da zu sein. 22.3.2015, Programmklausur, Partei des digitalen Wandels von 11 bis 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle. Und am 12.9. findet eine Demo von Nazi und Hooligans in Hamburg statt. Die Gegendemo findet ab 10 Uhr am Hamburger Hachmannplatz statt. Piratenpartei und Jupis haben mit unterzeichnet bei der Gegendemo. Rest kann man eigentlich im Pad nachlesen. Und heute gibt es ein erstes Vorbereitungstreffen zur Großdemo von No Olympia in Hamburg. Und da scheinen wir dann weitere Informationen zu bekommen. Soweit aus Hamburg. Dann gehen wir weiter zu Hessen. Alex. Ja, guten Abend. Zuerst mal möchte ich allgemein ein kleines Statement abgeben, in dem ich versuche, letzten paar Wochen oder letzte Woche vor allem gab es eine ziemliche Hetztirade gegen Personen, die auch im Piratenumfeld von den Piraten arbeiten, um die Personen an einer Demonstration oder einer Mahnwache oder Kundgebung zu hindern. Das führte zu sehr viel Unmut aus und zu gewissen Stellungnahmen von Kreisverbänden. Ich möchte sehr darauf hinweisen, dass die Personen weiterhin vom Landesvorstand und vom Landesverband Hessen gedeckt wird und unterstützt wird. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich es sehr schade finde, wie diese Kampagnen oder die gesamten die Hetzjagd quasi von nur wenigen ausging und viele sich darauf gestürzt haben. Und nur wenige haben mit der Person direkt gesprochen. Ich möchte hier einfach nur sagen, dass wir das sehr traurig finden, weil es hat gerade in Hessen sehr viel zerstört in der aktiven Arbeit. Ungeachtet dessen, ob die Personen mit anderen Personen aus fragwürdigen Umfeldern diskutiert oder nicht. So. Dann habe ich im Pad eingetragen, was bei uns Vergangenes war. Es gab den kleinen Christopher Street Day in Darmstadt, wo wir teilgenommen haben. Dann haben wir in Wiesbaden wieder reaktivieren können. Also in unserer Landeshauptstadt gibt es weiterhin einen Kreisverband und einen neuen Kreisvorstand, der mehr aktivieren möchte. Wir hoffen sehr darauf, sodass wir vom Landesverband, Landesvorstand entlastet sind. Da hat es noch Landesparteitag, Fu und Orga-Mumbles gegeben. Da danke ich sehr den Mario Longobardi, der da die Hand, die das in die Hand genommen hat, zu organisieren. Das entlastet uns viel. Vielen Dank. Ja, Landesvorstands-Fu haben wir sehr viel, Krisenbewältigung. Also wir versuchen gerade Brände zu löschen und das ist nicht einfach. Also es erschwert Unmengen von konstruktiver Arbeit. Dann durch diese gesamte Freifunk- und Flüchtlingsinitiativen und Debatte, die über die Presse angestoßen wird, darf ich freulich verkünden, dass es in Tübingen leider noch keine Freifunkinitiative gibt, aber mich viele Leute angefragt haben und da ich nächstes Wochenende in Tübingen bin, versuche ich mit denen was zu organisieren und anzustoßen. Übernächste Woche ist Stammtisch D64 in Mainz. Wer vielleicht hinzukommen möchte, kann gern hinzukommen. Freut mich. D64 ist ein SPD-naher Verein, aber es sind netzpolitisch Interessierte. Das heißt, wir stoßen da nicht auf Taube, sondern auf zuhörende Ohren und andersrum. Und alles andere wird auch noch gerade vorbereitet und organisiert und oder versucht zu mobilisieren. Ja. Also, so viel von mir ist da. Danke, Alex. Noch Frage an Hessen? Gut, dann kommen wir zu Mecklenburg-Vorpommern. Hannes. Hallo, guten Abend. Ja, wir hatten in der letzten Woche unser Camp auf Usedom. Das ist so ein Vernetzungstreffen der Piraten MV mit ein paar Gästen aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Das war ganz gut, entspannt, aber trotzdem produktiv. Und da kamen jetzt auch so, ich sag mal, die nächsten Themen raus, um die wir uns, wir paar Hanseln, die hier oben noch sind, kümmern werden in der nächsten Zeit. Das eine ist ein innerparteiliches Projekt. Wir müssten innerhalb dieses Jahres noch 5.000 Euro an wirtschaftlichen Geschäftsbetriebsumsatz oder Spenden oder Beiträgen etc. irgendwie akquirieren, damit wir im Jahr danach, wenn wir Landtagswahl haben, nicht mit nur 5.000 Euro aus der Landesförderung dastehen, sondern vom Bundestopf auch noch was kriegen. Das wäre uns ganz wichtig. Hat außerdem so ein bisschen Aktivierungseffekte intern. Zumindest erhoffen wir uns das. Ja, und das andere ist halt die Vorbereitung der Landtagswahl im September bei uns. Ihr wisst ja, wir haben 2 Wochen vor Berlin die Landtagswahl bei uns. Da fangen wir jetzt an, Kandidaten zu Kandidaturen aufzurufen, Kandidaten direkt anzusprechen, dass wir möglichst viele Direktkandidaten haben. Wir werden nicht in allen 32 Wahlkreisen Direktkandidaten aufstellen können. Dafür sind wir wenig, so Größenordnung. Letzte Landesmitgliederversammlung waren 22 Leute. Also wenn davon die Hälfte kandidiert, dann können wir gerade so die größten Städte abdecken, aber das große flache Land eigentlich nicht. Naja, und dann haben wir eine Terminplanung dafür aufgestellt, damit wir keine Termine verpassen. Ja, und am Tisch wurde es auch noch ein bisschen letzte Woche mit einer Reaktion auf die Ereignisse in Jamel, wo wir uns einen 10-Punkte-Forderungskatalog aufgestellt haben, wie nicht nur wir, sondern generell etablierte Parteien bitteschön gegen rechts vorgehen sollen. Und vielleicht könnt ihr euch das angucken und ja was für eure Landesverbände damit rausnehmen. Ja, das war's eigentlich. Dankeschön, Hannes. Frage an Mecklenburg-Vorpommern? Ja. Dann bitte. Super, vielen, super, danke. Sehr cool, Hannes. Finde ich genial. Wenn ihr vielleicht Zeit habt, diese 10 Punkte irgendwie auch grafisch vorzubereiten oder irgendwie zu unterstreichen und für Social Media oder sowas vorzubereiten, kommt gerade richtig gut und läuft gerade richtig gut. Ansonsten, wir werden darauf hinweisen, also auf eure 10 Punkte und vielen Dank. Sehr gut. Ja, ich reiche es mal weiter an das Team, das sich das ausgedacht hat, besser gesagt ausgearbeitet hat, ob wir das noch ein bisschen aufarbeiten können und wenn da was rauskommt, werde ich das hier nächste Woche verlinken. Gut, Dankeschön. Noch Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu Niedersachsen. Thomas. So wie es da steht, keine besonderen oder auch nicht besonderen Vorkommnisse. Würde ja gerne mehr erzählen, aber irgendwie ist hier sehr viel Sommerpause, auch wenn der Sommer gerade mal wieder weg ist. Gut, dann nehme ich mal an, keine Frage an Niedersachsen. Dann gehen wir zu Nordrhein-Westfalen. Ja, guten Tag. Dennis hier. Ja, heute ist Michel Marsching als Fraktionsvorsitzender der 20 Piraten gewählt worden. Das, was gerade medial tatsächlich ein bisschen hochzieht. Ja, ich weiß, ist eine Fraktion, keine, nicht unbedingt die Partei. Aber ich glaube, das zieht die ganze Partei auch ein bisschen mit in die Presse. Finde ich eine ziemlich gute Sache. Seine Rede kann man sich auch gerne anhören. Werde ich gleich verlinken. Ja, ansonsten terminlich, was haben wir hier? Also wir hatten am Samstag hatten wir die Freiheit statt Angst-Demo in Münster, welche wohl eine ziemlich große gewesen sein soll. Sehr, sehr viele Leute waren da, sehr erfolgreich war diese. Auch ich glaube, wenn das Wetter ein bisschen tröpfelig war, hat es ziemlich gut funktioniert. Da hat der Daniel Düngel und Sebastian Groß, können da bestimmt auch eine Menge zu erzählen, wenn er sie irgendwie persönlich nochmal anschreibt. Die haben da sehr viele Bilder auch. Dann haben wir, ja genau, heute waren die Vorstandswahlen. Dann gemeinsame Klausur NRW-Fraktion mit dem LAFO. Das haben wir jetzt nächste Woche Samstag, da bereiten wir uns jetzt auch schon vor. Am 29.08. ist Aktionstag Pflege. Da hat Monika Pieper und ich glaube Schreibreform sehe ich jetzt hier nicht, da wollte ich eigentlich zuhören. Die haben da schon eine Menge vorbereitet. Und ich bin hier gerade selber am Lesen, ich hatte es gerade, genau, es wird gerade sehr viel mit Bündnispartnern gesprochen, es wird sehr viel mit Leuten gesprochen, welche in der Pflege tätig sind. Man versucht Menschen, die dort auch ja tätig sind und auch eben betroffen sind, zu mobilisieren. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ich war in der letzten Mammelsitzung nicht dabei, in der davor wurde gesagt, okay, wir verteilen jetzt Flyer da drin. Also man versucht wirklich mit handfesten Materialien Menschen an die Hand zu kriegen. Weitere Informationen bei Pflege am Boden. Wenn ihr Ideen mitmachen wollt, monikapieper@landtagnrw.de, könnt ihr gerne anschreiben. Dann gibt es eine Schiffstour auf der Ruhr in Witten. Ich glaube, die findet jetzt jährlich zum dritten Mal. War das letzte Mal auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg. Ich glaube, es waren 69 Leute da. Ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Dann haben wir am 30.08. einen Tag der politischen Arbeit, kurz TDPA. Darum geht ich. Der ist in Köln, ja genau, der ist in Köln. Und da ist jeder auch dazu aufgerufen, also entweder ihr hört es jetzt zu Hause an den Empfangsgeräten oder eben in der Aufzeichnung, auch noch Themenvorschläge reinzusetzen. Also ihr könnt dort eigene Slots belegen und dort eure Sachen vorstellen. Vorwiegend soll es aber um die politische Ausrichtung der Partei gehen, also Wahlprogramm, Facetten dort schon mal zurechtzulegen, wie das 2017 eigentlich losgeht. Natürlich auf vorzugsweise Land NRW, aber das dürfte natürlich auch durchschlagen auf dem Bund. Dann ist am 3.9. Demo Pflege am Boden vor dem Landtag NRW. Genau, auch hier nochmal, ne, die Homepage pflegeamboden.de. Genau, und dann auch gibt's einen Facebook-Link dahinter. Am 13.9. haben wir dann Bürgermeisterwahlen, da kann man sich jetzt schon, ich weiß nicht, ich denke mal hier auch einige NRW-fremde Leute folgen, bestimmt einigen NRW-Lern, die auch Bürgermeisterkandidaten sind, also zum Beispiel sehr gut zu, oder mit Lob zu erwähnen ist der Borg 10 of 9. Und der, beziehungsweise da wird jetzt gerade tatsächlich sehr viel auf Bürgermeisterwahl getrimmt. Leute sind aktiv, sie machen Wahlkampf, Infostände finden jetzt bei manchen fast täglich statt, findet sehr, sehr viel Gutes statt. Es konnten kommunale Wahlprogramme weiter geschärft werden und auch zum Beispiel tatsächlich unsere, ich sag mal in Anführungszeichen, kommunale Regierungsaktivität wurde auch immer weiter gewürdigt. Dann, ich weiß jetzt gar nicht, Leonie, warst du das oder irgendjemand hat mir hier gerade einen SU-Untersuchungsausschuss reingepostet, der läuft morgen richtig an. Achso, Demo und Kundgebung vor dem Landtag. Dahinter gibt es einen Link, der jetzt ganz schön kompliziert ist und lang zum Vorlesen, findet ihr im Pad. Und natürlich auch dazu nochmal aufgerufen. Hat man mich verstanden, ich hoffe. Ja, sehr gut. Herzlichen Dank für die Vertretung. Eine kleine Frage von mir, und zwar, ihr hattet für Münster, für die Freiheitsstadt Angst, einen extra Flyer gemacht. Gibt es da irgendwo in NRW, im Design oder so irgendwas, eine Vorlage, die man weiterverwenden, weil wir sowas Ähnliches in Erfurt auch machen wollten? Der Flyer liegt uns, beziehungsweise ich habe den auch als Vorstand, weil wir mussten ja gucken, was wir da abstimmen, haben wir ihn auch, Und ich denke mal, Daniel Düngel, als auch Sebastian Groß, also Wassel, die haben den bestimmt auch noch. Kriegen wir hin. Also schreib mich mal an, außer, oder du schreibst die beiden direkt an, und dann kriegen wir da auf jeden Fall einen Kontakt hergestellt. Das ist eigentlich recht einfach. Du kannst mich erreichen über fsa-erfurt@freiheitsstadtangst.de. Warte, ich schreib's gerade rein, sonst vergesse ich's wieder. Ich hätte auch noch zwei kleinere Sachen. Ich so. Auch. Ja, dann frag doch. Ein Padlink zu dem TDPA und eine Frage zu dem Fraktionswechsel. War das geplant oder ist da irgendwas vorgefallen? Ich hab das jetzt nicht verfolgt. Fraktionswechsel? Dann habe ich auch etwas nicht verfolgt, beziehungsweise nicht mitbekommen, muss ich gerade gestehen. Was? War also geplant. Okay. Was meinst du jetzt mit Fraktion? Die Neuwahl des Fraktionsvorsitzenden. War das geplant oder hat es da irgendeinen Vorfall gegeben, dass es nötig wurde? Nö, das ist tatsächlich, ich glaube, jetzt sogar schon nach hinten verschoben worden. Das war schon viel länger angedacht und geplant. Nee, das war tatsächlich turnusmäßig so. Also nichts vorgefallen, soweit ich weiß. Und nö, es war rein turnusmäßig. Alles klar. Und wie gesagt, ein Padlink zum TDPA wäre nicht schlecht. Ich kann dir mit dem Wikilink gleich dienen. Den werde ich also, nachdem ich hier so, dass meine Stimme hier verschlungen ist, werde ich das alles gleich reinposten. Alles klar, danke. Und ich wollte noch eine Erklärung, was Freiheit am Boden bedeutet. Freiheit am Boden? Habe ich mir versprochen? Irgendso, was hast du gesagt? Ist euer Pflege. Programm oder Pflege am Boden, Entschuldigung. Was das bedeutet? Ja. Okay. Pflege am Boden ist, was du jetzt gerade mitbekommen kannst, oder mitbekommen hast wahrscheinlich auch, dass sehr viele Pflegeberufe sehr, sehr schlecht bezahlt werden, auch nicht wirklich gewürdigt werden. Und da zum Beispiel in der Berliner Charité wird ja jetzt schon seit einigen Monaten quasi gestreikt, und das zieht sich jetzt durch viele kleinere Instanzen in ganz Deutschland. Tatsächlich schaffen es die Pflegenden sich groß zu organisieren, was ja schade ist. Und dadurch wollen wir nicht nur einerseits unsere Solidarität bekunden, dass wir mit diesen Menschen, also mit deren Forderungen, als auch mit deren Beruf, den wir sehr würdigen, einhergehen, sondern eben auch nochmal auf die Situation hinweisen, hier die Pflegeberufe, da herrscht strengster Handlungsbedarf. Und genau, ich glaube, das reicht das als Erklärung? Ich ja, so ein total, bisschen total, total. Ich war nur wo ganz anders. Ich war wirklich bei dem Bodenschätzen oder irgendwas. Ah. Also danke. Bitte. Okay, sonst noch Nachfrage? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kämen wir mal zu Rheinland-Pfalz. Jürgen. Ja, Vergangenes, wir hatten am Wochenende CSD in Koblenz. Interessant an diesem CSD war, dass eine Podiumsdiskussion mit anderen Parteien gab. Eigentlich war es so, dass immer nur Parteien eingeladen werden, die entweder im Landtag oder im Stadtrat in Koblenz vertreten sind. Sind wir aber nicht, wurden aber trotzdem eingeladen. Und war daher auch eine ganz gute Wirkung nach außen, oder hatte eine gute Wirkung nach außen. Am 13.09. schon öfter erzählt Aufstellungsversammlung für die Liste. Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir dringend eine Protokollführung suchen. Die Versammlungsleitung kommt dankenswerterweise aus NRW, die Wahlleitung kommt aus Sachsen. Mit dem Protokoll stehen wir also noch ein bisschen in der Luft. Falls sich also Personen, ich sage einfach mal aus dem Umfeld Saarland, NRW, Hessen angesprochen fühlen oder Baden-Württemberg, wir würden uns freuen. Dann weiter, dass wir in Sommerferien machen wir noch ein Arbeitstreffen. Ein kleines hatten wir schon. Das nächste ist übermorgen, also am Samstag. Piratencamp war innerhalber eines. Das streiche ich gleich wieder durch vom Datum. Dann haben wir im Oktober einen zweitägigen Parteitag zur Landtagswahl. Dann, wie eben auch schon mal gesagt, die FSA-Demo in Koblenz. Dann gibt es noch was vielleicht auch für Hessen interessant ist, zum Thema Transparenzgesetz, was ja auch in Rheinland-Pfalz sich die Grünen ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben haben, aber dort auch die Ministerpräsidentin Malu Dreyer etwas gekapert hat, bietet jetzt der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit am 28. September in Mainzer Landtag eine Veranstaltung anlässlich des internationalen Right to Know Day. Da soll einfach das Informationsfreiheit und Transparenzgesetz soll mit dieser Veranstaltung gedacht werden. Es sollen auch kleinere Stände wohl stattfinden oder kleinere Diskussionen stattfinden, wo auch die Piraten gefragt sind. Das hat man, dieses Transparenzgesetz hat man in Rheinland-Pfalz also mit einer großen öffentlichkeitswirksamen Methode wohl umgesetzt oder umsetzen wollen. Das haben dort auch bei der Umsetzung viele Piraten mitgemacht. Im Prinzip hat sich aber, war dieses Mitmachen mehr oder minder in meinen Augen so eine Art Farce, weil von dem Grundgesetz, von dem Grundgesetzesvorschlag, den es vorher gegeben hat und den es hinterher gegeben hat, waren die Änderungen minimal, obwohl sehr viele Änderungsvorschläge gekommen sind. Wie gesagt, wenn die Hessen Interesse haben, sollten sie sich diesen Tag vormerken. Ist leider Montag, aber das ist halt so im Landtag. Gut, das war's aus Rheinland-Pfalz. Dankeschön, Jürgen. Fragen an Rheinland-Pfalz? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir mal zum Saarland. Ja, hallo, guten Abend. Bei uns gibt es auch nicht so viel seit letzter Woche. Wir sind, wie gesagt, am Vorbereiten für die Infostände zu VDS. Und ansonsten kann ich ein Lokales aus dem Landkreis berichten. Da haben wir jetzt eine Anfrage jetzt von einem kleinen Dorf, das Freifunk möchte. Da werden wir nächste Woche mit dem Ausbau beginnen. Und mal schauen, vielleicht können wir das ganze Netz, das ganze Dorf mit Freifunk versorgen. Und das wird uns wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit bringen. Ansonsten gibt es nichts Neues aus dem Saarland. Gut, danke. Dann kämen wir zu Sachsen. Oder sind noch Nachfragen? Ich drücke jetzt mal ein bisschen auf die Tube, weil 21 Uhr rückt näher. Sachsen? Doch, die Frau regt mich auf. Sachsen-Anhalt? Schleswig-Holstein? Kathi? Kathi ist nicht da, ich bin da. Kathi lässt sich noch entschuldigen. Ihre Tastatur hat gestern ein Glas Sekt mitgetrunken und die eine Reihe ist noch besoffen oder so. Ich habe aus Gründen auch mal ihren Namen geändert. Was bei uns los ist jetzt Ende der Woche, ist CSD in Lübeck mit Infostand der Piraten. Es gibt so einen Politiker-Talk, an dem ich wieder teilnehme. Ich gehe davon aus, dass Heiner Gark von der FDP teilnimmt. Ich hoffe eigentlich, dass der Daniel Günther von der CDU dieses Jahr kommt. Die CDU war letztes Jahr als einzige Partei nicht vertreten. Das könnte sich jetzt ändern, zumindest in Schleswig-Holstein. Sind ja ganz erfreuliche Signale aus der Fraktion auch mit Anträgen an den Landtag gekommen. Erste KOKO-SH ist am 28. wieder. Da hatten wir Sommerpause, weil meine Gemeinde zwar nicht, aber ansonsten glaube ich fast alle oder alle Gemeinden so eine Art Sommerpause machen. Thema wird, also Gebietsversammlung ist am 30. Stormann. Wir haben ja keine Kreisverbände oder wir haben zwei Kreisverbände, aber man muss keinen Kreisverband gründen und die machen eine Gebietsversammlung, wählen dann einen Sprecher, einen Pressesprecher, einen Verwaltungspiraten und solche Sachen. Wahrscheinlich wird es auch eine Aufstellungsversammlung geben zur Bürgermeisterwahl, wobei noch nicht feststeht, ob die einen der Bewerber, die sich dafür interessieren, unterstützen. Da werden noch Gespräche geführt bis dahin oder gegebenenfalls sogar einen eigenen Kandidaten aufstellen. Das ist noch offen. Freifunk in Bostedt in der Erstaufnahmeeinrichtung hat uns zunächst einen Bericht in der Taz gebracht und danach sehr aufgeregte Anrufe von NTV, N24, NDR und so weiter. Die waren da sehr interessiert. NTV hat auch einen Bericht gebracht mit dem Sven. Sven hat demnächst irgendwann einen Termin im Innenministerium. Da warten wir eigentlich nur auf das Go. Technisch ist das Ding so weit vorbereitet, dass die ganze Erstaufnahmeeinrichtung mit Freifunk versorgt werden könnte. Ich werde das hier auch vor Ort machen. Wir haben eine Mitarbeiterin für die Flüchtlingsbetreuung. Mit der muss ich noch sprechen. Die wollte das erst so wie im Hotel machen, so eine Firma damit beauftragen. Was allerdings natürlich nicht wirklich frei ist, das würde über eine Anmeldung laufen und es ist extrem teuer, weil wir in der Gemeinde den Beschluss gefasst haben, dass wir dezentral unterbringen, solange es irgend machbar ist und im Moment lässt sich das noch machen, auch durch die freundliche Hilfe von Bürgern, die uns anbieten, zum Anmieten. Sylt ist teuer, aber die Angebote von den Bürgern sind im Verhältnis zu dem, was das Land uns wiedergibt, sind sie teuer. In dem, was wir normalerweise bezahlen müssten auf dem freien Markt, sind sie extrem günstig, teilweise unterhalb der Hälfte des ortsüblichen Preises. Da haben wir also wirklich ein paar nette Leute, die die Gemeinde da unterstützt bei der Aufnahme. An der ULD ist eine Sommerakademie, habe ich mal verlinkt. Ich werde hinfahren. Uli König wird auch hinfahren. Ich weiß nicht, ob noch jemand aus der Fraktion kommt. Müssten wir gucken. Danach geht das dann gleich weiter auch mit der Arbeit in der Fraktion. Am Tag danach, glaube ich, Dienstag ist der zweite, meine ich, ist erste Fraktionssitzung der Landtagsfraktion wieder. Da werde ich dran teilnehmen. Dann haben wir bald schon Landesparteitag am 5. und 6. haben wir die Verwaltungs- und IT-Piraten zu Gast in Kiel. Und so geht die Arbeit dann wieder los. Gut, danke Christian. Frage an Schleswig-Holstein? Nicht unbedingt eine Frage, aber eine herzliche Bitte. Grüß mir die Kati ganz herzlich und herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, sie möge sich geknubbelt fühlen. Ja, werde ich ausreden. Gut. Danke. Dann Thüringer. Jan? Ja, also Parteien dann gibt es heute nicht viel zu berichten. Allerdings habe ich noch was für die CDU. Das hätte halt eher noch umgepasst, aber vorhin habe ich gebannt. Also da steht halt, dass da 57 Windräder sind halt von der CDU genehmigt worden und jetzt würden die da ziemlich eine Kampagne starten gegen die, also gegen R2G. Und es ist halt, naja, ich könnte jetzt denken, was man davon denken soll. Ja, egal. Gut, danke schön, Jan. Kleine Anmerkung aus Thüringen noch zusätzlich. Rot-Grün hier, die Regierung, die haben ja in der Haushalt 100.000 Euro für Freifunk und solche Sachen eingestellt. Die machen, die leiern im Augenblick eine Bedarfsprüfung an, wo das eigentlich Sinn macht und wie groß die Bedarfe sind, um das dann auch weiter zu fördern. Gut, das war's aus Thüringen. Frage an Thüringen? Dann sind wir eigentlich mit der Themenbeauftragten durch. Ich sehe Bruno auch nicht, somit auch Bayern bzw. Berlin nicht da. Tut Dinge. Dann kommen wir zu der Themenbeauftragten, Top 3. Hier geht es noch um das Real-Life-Treffen der Themenbeauftragten. Ja, da habe ich eine Bitte an Michael Kittlaus. Ja. Wenn ich gucken soll, dann brauche ich auf jeden Fall zumindest sehr grob eine Schätzung der Teilnehmeranzahl und wie viele Räume wir brauchen. Alles klar, mache ich fertig und schicke es dir durch. Tausend Dank. Gut, für die Zuhörer, also bisher nur wenig Rückmeldungen für die Themenbeauftragte und das ist also noch im Progress mit dem Real-Life-Treffen der Themenbeauftragte. Noch Frage oder wolltest du das noch was dazu ausführen, Michael? Nö, es reicht. Steht ja alles im Pad. Okay. Anbetracht der Zeit ist das auch angenehm. Danke für Frage an in dem Bereich. Sehe kein am Saalmikrofon, dann kämen wir mal Urheberrecht, TTIP, Bruno, den sehe ich immer noch nicht, tut Dinge, denn Sozialpolitik, Gernot, tut auch Dinge, Gesundheit, Wolf-Dietrich Brenner, tut auch Dinge, Umwelt, Bernd Schreiner, tut auch Dinge, dann kommen wir zur Energiepolitik, Michael. Ja, zum einen musste das Bundeskabinett ein nationales Entsorgungsprogramm für den Atommüll beschließen, um eine EU-Richtlinie umzusetzen. Da war Frist bis 23. August, das haben sie gemacht. Ich habe mal verlinkt zu diesem Entsorgungsprogramm mit weitergehenden Dokumenten auch. Es gab da einen Aufschrei vom Bundesverband Erneuerbare Energien. Anscheinend ist es so, dass wenn diese Aktivitäten Atomkraftwerke ausgelagert werden in andere Gesellschaften, die Haftung nach 5 Jahren aufhört, müsste man nochmal hinterfragen. Dieses Entsorgungsprogramm hat keine Rechtsnormqualität. Dennoch sollen sich weitere Schritte, die jetzt beschlossen werden, durchgeführt werden, daran orientieren. Also es ist schon eine starke Richtlinie für die weitere Entwicklung der Atommülllagerung in Deutschland. Ja, dann zwei Themen, die Braunkohle Brandenburg betreffen. Thomas, wenn du Lust hast und Zeit hast, kommst vielleicht noch in die Sitzung der AG Energiepolitik, da können wir das gleich nochmal besprechen. Und zwar gab es zum einen einen Pressebericht oder eine Sendung im Deutschlandfunk, wo durchklang, dass tschechische Energiekonzerne die Braunkohlesparte von Vattenfall kaufen wollen. oder zumindest Interesse haben, muss man mal hinterfragen, was dahinter steckt, weil eigentlich hat Tschechien bis Ende des Jahrhunderts genug Braunkohle, um selbst zu verstromen. Vielleicht ist das eine Medienkampagne, keine Ahnung. Können wir uns vielleicht im Nachgang dann nochmal unterhalten. Und was auch durch die Presse ging die letzten Tage, war das Problem, dass die erneuerbaren Energien dafür sorgen, dass Strom nach Polen exportiert werden muss. Das ist natürlich so nicht richtig. Das Problem ist einfach, dass wenn in Brandenburg sehr viel Strom erneuerbar über Wind und Solar, Photovoltaik erzeugt wird, das Problem besteht, dass gleichzeitig Braunkohlekraftwerke auch noch laufen. Das ist so das Mastran-Problem, dass Braunkohlekraftwerke nicht einfach runtergefahren und wieder raufgefahren werden können, sondern eine gewisse Zeit brauchen und aus Versorgungssicherheit man sie dann auf einem gewissen Niveau einfach laufen lässt. Und dann ist zu viel Strom da, der über das europäische Netz halt dann über Polen, Tschechien nach Süddeutschland geht, und dann ist die Argumentation, also jetzt brauchen wir dringend einen Netzausbau. Vielleicht thematisieren wir das, können wir uns ja auch gleich nochmal drüber unterhalten. Die Claudia Kempfert vom DEW hat das in einer Stellungnahme auch dann kurz angedeutet, dass sie sagt, das Beste wäre, wenn Braunkohlekraftwerke, die alten, einfach vom Netz genommen würden. Hat das aber auch nicht näher erläutert. Ja, soweit erstmal. Gut, danke. Michael, kleine Anmerkung, durch diese Woche auch noch rumgegangen, dass der Begriff ja, durch die sonnenreichlichen Tage so viel Überproduktion war, dass jetzt auch nur Ausgleichszahlungen, Anspruch auf Ausgleichszahlungen haben. Ne? Ich habe das jetzt nicht alles verstanden, du warst etwas abgehakt. Es geht um die Zahlung nach EEG, wenn eben Windkraftanlagen aus dem Wind gedreht werden müssen, dass da ein Entschädigungsanspruch besteht, das meinst du wahrscheinlich. Ja, so in der Form. Gut. Ja, das wird immer etwas von den Summen übertrieben dargestellt. Gut, danke. Sonst noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir jetzt Landwirtschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz, NSE-Skandal und quer. Ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Bildung und Forschung. Michael. Ja, gibt eigentlich nichts Neues zu letzter Woche. Wir bereiten die Kommunalwahl hier in Hessen vor. Also ich persönlich, so bei uns im Wahlkreis und was wir in der AG machen, wir fangen jetzt langsam an, das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 14 auf die Schiene zu bringen, dass wir da was Vernünftiges haben. Ansonsten steht alles im Pad. Ja, danke schön, Michael. Dann haben wir noch freie Netze, Daniel Wagner. Ich hatte eine Frage an Michael, du hast mich jetzt übersehen. Oh, sorry. Dann bitteschön, Michael, an Michael. Ja, kurzer Hinweis, hatte ich schon mal gesagt, wir haben 1. und 2. Oktober in Hannover eine Klimakonferenz und am zweiten Tag werden unter anderem von Schulen Projekte vorgestellt in Bezug auf regionalen Klimaschutz. Es hat also eine starke Bildungskomponente. Vielleicht hat ja jemand aus eurer AG auch Interesse teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Übernachtung, das muss man in Fahrt, muss man dann selbst finanzieren. Alles klar. Wann war das? 30.09.? 1.2. Oktober. 1.2. Oktober. Ich kann den Link nochmal eben reinstellen. Das wäre nett, danke. Gut, danke schön. Weitere Frage? Wenn ich jetzt nicht, dann wäre noch Außer- und Sicherheitspolitik Björn Demrau. Das scheint auch nicht der Fall zu sein, denn eine Nachfrage noch. Irgendein landespolitischer Geschäftsführer oder Vertreter oder Themenbeauftragter, der jetzt noch nicht dran war, der jetzt im Laufe des Abends noch dazukommen ist, der möge sich jetzt bitte melden. Auch da herrscht Schweige. Ja, dann haben wir fast genau eine Punktlandung. Dann haben wir sogar heute Zeit für eine kleine Verabschiedung. Ich danke alle Teilnehmenden, alle, die hier Bericht erstattet haben, alle Zuhörer. Und wünsche einen schönen Abend und schließe in dem Fall, wenn jetzt kein Widerspruch kommt, die Sitzung für heute um 20.55 Uhr. Wunderbar, vielen Dank dir, Klaus, für die Moderation, Skara fürs Protokoll, Jupp für die Aufnahme. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen und euch anderen allen fürs Kommen. Tschüss. Tschö, tschö. Tschö, ich danke auch. Und Skara, kannst du Joffrey fragen, den Deutsches macht er, oder? Ich denke schon, ja. Der hatte bloß jetzt heute Abend mal wieder Probleme mit seinem Mumble. Aber ich denke, der kriegt das die nächsten paar Tage schon auf die Reihe. So, war irgendwie speziell mal wieder das Mumble. Ja, hat bloß das Mumble gesponnen. Und von mir auch nochmal ein Dank an Heinerle, der immer die Backup-Aufnahme für Bauer Jupp macht, falls was passiert. Das haben wir ein, zweimal, war das schon notwendig. Auch da nochmal ein herzliches Dankeschön. Jo. Ja, wenn Joffrey dann den Digest macht, kann er gerne mal bei mir durchrufen, weil wir wollten das ja mal irgendwann zusammen machen, damit das notfalls... Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.